Wien 2, Nickelgasse 3. Wohnung der Familie Kohn, Wohnung von Hanna Hindler. Familie Kohn. Die Eltern unseres Vaters Dessö, Rudolf und Therese, flüchteten nach Jasfalu in das Haus des Großvaters Raphael Kohn. Von dort wurden sie später mit ihrer Tochter Grete sowie ihrem Enkelkind ins Konzentrationslager deportiert. Für Grete wurde versucht, die Auswanderung in die USA zu organisieren. Leider vergeblich. In den Dokumenten unseres Vaters fanden sich zwei Affidavits für sie aus den Jahren 1939 und 1940. Martha lebte bei der Familie ihres Mannes Leopold Stern in Jugoslawien, von wo sie ins KZ Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde. Fünf Mitgliedern der Familie Kohn gelang die Flucht vor den Nazis. Dessö und Edi emigrierten nach London, Joe und Irene nach New York und Sigi nach Italien, wo er bei Bauern versteckt war. In unserer Familie wurde kaum über die Nazizeit, die Flucht und über die im KZ ermordeten Angehörigen gesprochen. Auch hatte unser Vater wohl keine gesicherten Informationen darüber, was mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern Martha und Grete tatsächlich passiert ist. Die Memoiren unserer Mutter Recha aus dem Jahr 1997 enthalten die wenigen Informationen, die sie von unserem Vater bekam. Bis zum Jahr 1938 zählten die Kohns über 100 Personen zu ihrem engeren Familienkreis. Es gab zahlreiche Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel, von denen unser Vater Dessö manchmal erzählte, von denen aber nach dem Krieg fast niemand mehr lebte. Die letzte Wohnung der Familie Kohn vor ihrer Flucht befand sich in der Nickelgasse 3-7 im 2. Bezirk. Die Eltern hatten eine Papiergroßhandlung in der Floßgasse 5. Die Familie waren orthodoxe Juden. Unser Vater, Dessö Kohn, hat des Öfteren die Schiffschule erwähnt, in die man davenen, beten, ging. Nur unser Vater kehrte nach dem Krieg im Jahr 1946 nach Wien zurück. Mit ihm kamen unsere Mutter Recha, geborene Bär, aus Frankfurt am Main, und unsere älteste Schwester, die in der Emigration in London geboren wurde. Die Kindheit von uns drei Schwestern Vera, Ruth und Grete war dadurch geprägt, dass wir keine Großeltern hatten und dass alle unsere Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen in weiter Ferne lebten. In Amerika, England, Israel, Italien, der Schweiz. Wir wuchsen dadurch schon sehr früh mit einem weltweit verstreuten Familienkreis auf, mit dem Nachteil, dass die Familienmitglieder sich nicht oft sahen. Nur unser Großonkel, Bruder von Therese, und unsere Großtante, Onkel Arthur und Tante Rosa Deutsch, kamen oft von Zürich nach Wien. Die Steine der Erinnerung und dieser Bericht sollen dem Andenken an unsere verschwundenen, ermordeten Familienmitglieder dienen. Für die Angehörigen der Familie Kohn in England, Israel, USA und Wien, Ruth Bachmeier. Hanna Hindler. Hanna Hindler kam mit ihrem Mann Isaac, dem Bruder meines Großvaters, Ende des 19. Jahrhunderts von Stryj im damaligen Galizien mit den zwei kleinen Töchtern Batti und Gisela nach Wien. Sie waren die ersten Mitglieder der Familie Hindler, die hier ihr Glück suchten. Der Anfang war sicher sehr schwer, denn zwischen 1899 und 1909 wechselte die Familie, deren Kinderzahl mit den Buben Arthur, Fritz und Oskar auf 5 angewachsen war, 8-mal die Wohnung. Isaac wurde Rauwarenhändler. Als sich ihre finanzielle Lage gebessert hatte, bezogen sie eine Wohnung in der Nickelgasse 3. Nach dem Tod Isaacs im Jahre 1930 führte Hanna das Geschäft weiter. Patti zog mit ihrem Mann in das Haus ihrer Mutter. Möglicherweise haben ihr die beiden im Geschäft geholfen. Gisela studierte Medizin. Arthur und Fritz erlernten einen Beruf. Oskar dürfte geistig behindert gewesen sein. Nach dem Anschluss konnten 4 der Kinder flüchten. Von einer der beiden Töchter wissen wir, dass sie überlebt hat. Arthur überlebte in einem Versteck in Belgien. Fritz konnte den Nazis in Frankreich nicht entkommen und wurde in Auschwitz ermordet. Ich nehme auch an, dass Oskar im Holocaust ermordet wurde. Meine Großeltern Leo und Ottilie Hindler zogen zu Chana, nachdem sie ihre Wohnung in der Novara-Gasse verlassen mussten. Chana musste sich im Oktober 1941 im Sammellager Kleine Sperlgasse einfinden und wurde nach Lodz deportiert. Sie wurde am 1. Mai 1942 in Chełmno ermordet. Elisabeth Ben-David Hindler